Thank you. We'll be right back. alle da draußen, die sich entschlossen haben, nicht herzukommen ins neue E-Werk, sondern lieber vorm Radio abzutanzen oder auch einfach gar nichts zu machen, werde ich jetzt mal stellvertretend das tun, was hier alle tun, wenn sie reinkommen. Erstmal rumlaufen und den Club begutachten. Angefangen hier vor dem Main Floor, wo gerade Deep Dish auflegen, die vor 2 Wochen eine neue Platte veröffentlicht haben. George is on heißt das gute Stück. Ob das was mit Georgie Porgy Bush zu tun hat, das wissen wir nicht. Von hier aus geht's in die Kälte, hinaus in den Hof, der diesen Main Floor mit dem anderen Floor verbindet, den es hier nämlich auch noch gibt auf dem Gelände. Wir stehen im Hof, es ist ein bisschen kalt, das stört die Leute, die hier rumstehen, aber scheinbar überhaupt nicht, sind aufgeheizt von drin. Hier drin auf dem Hof werden wunderschöne psychedelische Bilder an die verschiedenen Wände projiziert. Alles aus Klinkerstein, es ist wirklich eine schöne Fabrikatmosphäre. Wir überqueren den Hof und kommen langsam zu dem anderen Floor, den wir hier nämlich auch schon im Hintergrund wummern hören. Da gehen wir mal kurz rein, schauen mal, was hier so läuft, stellen fest, das Geräusch ist ähnlich, die Leute sehen etwas anders aus und das Licht ist auch viel röter als auf dem Mainfloor. Wir kommen wieder raus auf dem Hof und begeben uns jetzt nämlich an den alten Eingang, wo man früher noch die Leute reingelassen hat. Das ist jetzt der Eingang zum Backstage-Bereich, wo sich die Künstler aufhalten. Und wenn man hier runter geht in den Keller, dann betritt man ein Labyrinth sondergleichen. Hier gibt es riesige, lange, verwinkelte Gänge. Und es würde, glaube ich, niemanden verwunden, wenn sich der Künstler auf dem Weg zu den Plattentellern dann doch auch mal verläuft. Sollte also nachher irgendjemand nicht an seinem Platz stehen, der da eigentlich auftreten sollte, dann wissen wir, wo er ist. Er muss sich in dem Labyrinth verlaufen haben. Bis dann. Christoph Schrag aus dem E-Werk. Wir machen weiter mit der Übertragung. Eigentlich, wenn alles nach Plan läuft, müsste das hier Nick Warren sein an den Decks. Der macht weiter bis 5. Und dann übernimmt der Meister selbst wieder die Regler, die Turntables. Paul van Dyk wird dann live übertragen noch bis 6 Uhr hier in der, ja, eigentlich im Fritz-Programm, im Fritz-Sonderprogramm zur Popcom, die Bandit Night im Berliner E-Werk mit Paul van Dyk und jetzt gerade Nick Warren. Van Dyck.

We'll be right back.